Magic Music Box. Produziert für Radio Marabu. Ich wollte die große Freiheit und ich bin bloß gut drauf. Ich wollte die Welt halten fest. Mit all zwei Händen, sie hat sie weiter dreht. Ich bin ihrer nachgekrennt. Ich wollte so viel wissen und hab doch bloß glaubt. Ich wollte so gern glauben und hab nie vertraut. Ich wollte nie verstehen, wie gut es tat, wenn man sein Maul aufmacht. Also bleib ich stark. Ich steh am selben Fleck wie allweil schon und so wird's weitergehen von Jahr zu Jahr. Wir stehen am selben Fleck wie allweil schon und so wird's weitergehen. Wir stehen am selben Fleck wie allweil schon und so wird's weitergehen von Jahr zu Jahr. Wir stehen am selben Fleck wie allweil schon und so wird's weitergehen von Jahr zu Jahr. Weihrer mit dem Finger in der Wunde singend, mit dem Finger in der eigenen Wunde, mit dem Finger in der Wunde von uns allen. Weihrer und die Dobrindts, geniale neue CD, Best of Greatest Hits. Seitdem das Vorhersehbare immer mehr über uns hereinbricht, offenbaren sich die Verantwortlichen als total kopflos. Vorhersehbar war vieles. 1972 hat der Club of Rome schon die Grenzen des Wachstums aufgezeigt. Was ist heute? Erderwärmung. Klimawandel könnte 100 Millionen Menschen in Armut treiben. Vor der Klimakonferenz warnt die Weltbank in einem neuen Bericht vor den Folgen der Erderwärmung. Sie erwartet Schocks für die Landwirtschaft in Afrika und Indien. Klimagipfel. Lügen der Industrie gegen die Klimapolitik. Nachdem die Erderwärmung nicht mehr zu leugnen ist, verlegt sich die Industrie darauf, die Energiewende schlecht zu machen. So hat Exxon bereits 31 Millionen Dollar ausgegeben, um die Klimawissenschaft zu diskreditieren. Klimawandel. Im schlimmsten Fall eine neue Warmzeit. Scheitern die Verhandlungen in Paris, kommen nie dagewesen Hitzewellen und neue Flüchtlingswellen auch auf den Westen zu. Es könnte der Beginn einer sogenannten Warmzeit sein. Also schlappe 40 Jahre nach dem ersten Bericht des Club of Rome 1972, die Grenzen des Wachstums, immer noch nicht weiter. Keinen einzigen Schritt weiter. Insgesamt bin ich eigentlich auch an dem Punkt, dass ich nur noch ganz laut mit dem Weiherer zusammen Scheiße schreien kann. Schon allweil, also gewesen, und es wird allweil, also bleiben. Das Leben muss allweil weitergehen, was soll mich denn noch freien? Das ist schon allweil, also gewesen, was soll mich denn noch freien? Mein Verstand, der hupft im Dreieck, mein Leben kann Scheiße schreien. Müssen hungern, Milliarden kostet der Papst. Kein Mensch will sich mehr kümmern, so viel Geld flackt auf der Straße. Die Leute werden allweil fetter, die Gesellschaft macht uns blöd. Die Rechten marschieren weiter, solang bis wer versteht. Die einen laufen vor allem davor, andere tun keinen Schritt. Scheißegal, was man falsch machen kann, die Falschen machen mit. Geld regiert die Welt, das Herz bleibt auf der Strecke. Ein Unheil kann so schön sein, wenn man selber nicht erlebt. Das ist schon allweil, also gewesen, und das wird allweil, also bleiben. Das Leben muss allweil weitergehen, was soll mich denn noch freien? Das ist schon allweil, also gewesen, was soll mich denn noch freien? Mein Verstand, der hupft im Dreieck, mein Leben kann Scheiße schreien. Sie erzählen uns was von Zukunft, sie vertrauen auf unsere Angst, sie leben recht gut von unserer Faulheit, sie haben unser Hirn verwandt, das dreht sich alles um Macht und Reichtum, nicht um Freiheit und Respekt, und ganz eventuell tut's einer leid, wenn unser Eins verreckt, mach brav deinen Mund und deine Augen zu und pass auf, was sie dir sagen, sie wissen haargenau, wo's lang geht, jetzt hör auf so blöd zum Fragen, da musst du schon dran gewohnen, das ist doch bloß ein Leben, und wenn's dir nichts mehr nehmen können, musst halt nur was geben, das ist schon allweil. Also gewesen, und es wird allweil, also bleiben. Das Leben muss allweil weitergehen. Was soll mich denn noch freien? Das ist schon allweil, also gewesen. Was soll mich denn noch freien? Mein Verstand, der hupft im Dreieck. Mein Leben kann Scheiße schreien. Terrorismus aller Orten, die Welt spielt verrückt, irgendeine Macht hat das behauptet, irgendeine Zeitung hat das druckt, irgendein Leid haben das alles glaubt, und schon ist wieder so weit. Angst, Gewalt und Hass sind mehr wert wie Menschlichkeit, ja so kann man allweil weiter da, und es wird keinen interessieren, weil es regieren uns doch seit Ewigkeiten Menschen ohne Hirn. Blödheit siegt und fickt gut, wer weiß, was das beweist. Ich pfeif mir nur einen Döner rein und hoff, dass mich bald's reißt. Das ist schon allweil, also gewesen, und das wird allweil, also bleiben. Das Leben muss allweil weitergehen, was soll mich denn noch freien? Das ist schon allweil, also gewesen, was soll mich denn noch freien? Mein Verstand, der hupft im Dreieck, mein Leben kann Scheiße schreien. jetzt ist endlich soweit. Jetzt habt ihr es geschafft, liebe Leid. Ich hab keine Kraft mehr zum Überlegen, ich hab schon längst aufgegeben. Ich renn zwischen Arbeit und Bett hin und her, ich werd immer dicker und sauf immer mehr. Schau den größten Scheißdreck auf RTL 2, nein, ich hab nix mehr Sinnvolles zum Tor. Ihr habt's mich angelangt, ich hab auf euch gehört. Ihr habt's mich blöd gemacht, ich hab mich nicht gewehrt. Jetzt bin ich einer von euch, ihr wart's erfolgreich. Ihr habt's mich angelangt, ich hab auf euch gehört. Ihr habt's mich blöd gemacht, ich hab mich nicht gewehrt. Ich bin integriert in euer System. Ich bin gewiss nicht mehr gefährlich und unbequem. Mit dem Auto wird gefahren, auch wenn's nur so viel kostet. Ich kauf jeden Schmarrn, ich hab ein super groß, ultraflach, mega scharf Plasma-TV. Ich les bloß noch Bild und die nicht mal ganz. Ich weiß zwar nicht viel, aber zum CSU in Glanz. Und wenn ich noch fünfmal einmal aggressiv bin, für was hab ich meine Frau? Ihr habt's mich angelangt, ich hab auf euch gehört. Ihr habt's mich blöd gemacht, ich hab mich nicht gewehrt. Jetzt bin ich einer von euch, ihr wart's erfolgreich. Ihr habt's mich angelangt, ich hab auf euch gehört. Ihr habt's mich blöd gemacht, ich hab mich nicht gewehrt. Ich bin integriert in euer System, bin bestimmt nicht mehr gefährlich und unbequem. Bestandsaufnahme der Jetztzeit überhaupt, Weiher und die Dobrindts, Best of Greatest Hits, die neue CD, absolut empfehlenswert. Weiher und die Dobrindts. Eigentlich sollten dieses Mal nur Headlines wie diese verlesen werden. Wie Flüchtlinge in Berlin die Anschläge sehen. Es ist, als ob uns der Terror einholt. Sie hatten gehofft, dem sinnlosen Morden zu entkommen. Die Anschläge in Paris entsetzen besonders die syrischen Flüchtlinge. Aber dann? WM-Affäre, der Fall des Mannes, den sie einmal den Kaiser nannten. Franz Beckenbauer steht nun im Mittelpunkt der Affäre um die Weltmeisterschaft 2006. Seine Unterschrift belegt den Kaufversuch von FIFA-Stimmen. Beckenbauer, ich habe immer blind unterschrieben und damals haben wir es einfach gut gemeint. Manipulationsskandal bei Volkswagen. VW-Ingenieure gestehen Manipulationen bei CO2 und Verbrauchswerten. Die jüngsten Berichte, wonach bei VW auch die Werte bei Verbrauch und CO2-Ausstoß manipuliert waren, sind laut einem Medienbericht auf Geständnisse einiger Mitarbeiter zurückzuführen. Die Konzernziele seien mit legalen Mitteln nicht zu erreichen gewesen. Statistisches Bundesamt. jeder Fünfte in Deutschland von Armut bedroht. Trotz sprudelnder Steuereinnahmen und Rekordbeschäftigung droht 16,5 Millionen Menschen in Deutschland die Armut. Das sind 300.000 mehr als im Vorjahr. Sozialverbände sprechen von einem Verteilungsskandal in der Bundesrepublik. Terror, Anschlag auf uns. Ausländer raus, brüllen einige. Andere werfen Bomben. Die Täter von Paris waren keine kalten Killer, sondern junge Menschen aus unserer Mitte, denen unsere Gesellschaft keine Perspektiven mehr bieten konnte. Schluss, aus, vorbei, es reicht. Musik zum totalen Entspannen. Aus Kanada, Isabelle Fortier. Die CD Songs, Isabelle Fortier und ihre Harfe. Musik zum Entspannen. Thank you. Ebenso aus François Coutures Studio aus dem französisch sprechenden Teil von Kanada war das Olivier Leclerc Morning Songs auch super entspannend. Um dann vielleicht doch grundprinzipiell mal was zu ändern, muss man wahrscheinlich ganz früh anfangen bei den Kindern, zum Beispiel beim Kasperletheater. Wie bitte? Ja, beim Kasperletheater. In Bayern gibt es ein wunderbar, ich nenne es mal leicht subversives Kasperletheater, und zwar Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperletheater. Die eigenen Stücke gibt es auch immer auf CD. Mit dabei sind oft die Musiker von Kaffee Unterzucker, hier in der Sendung nicht ganz unbekannt. Und das neue Stück Kasperl und die Tasse des Bösen ist wieder vortrefflich gelungen. Ein Stück, in dem der böse Zauberer versucht, Kasperl die Oma zu entreißen. Denn mit einer Oma, die alles für einen macht, muss man selber so gut wie gar nichts mehr tun. Während Kasperl und Sepperl versuchen, die Zwille wieder auf Vordermann zu bringen, dazu braucht man übrigens am besten einen blauen Gummi, der schießt nämlich besser als die roten, geht Oma zum Zauberer, zum Zauberbuch suchen, und der hat dann wohl auch noch einen blauen Gummi. An dem Punkt steigen wir ein. Kasperl und die Tasse des Bösen. Jeskes, jeskes, Herr Zauberer. Ja, bei einer schaut er noch schlimmer aus, als er mir das Ding tut. Ja, wo sollte denn da überhaupt mit dem Sucher anfangen? Da weiß ich Rat, liebe Großmutter, in der guten Stube. Lugen Sie doch mal hier durch diesen Perlenvorhang in den Salon. Aha. Da werden Sie Augen machen. Ja, Mühlex. Na, sind Sie jetzt beeindruckt? Ja, so ein Verhau habe ich ja noch nie erlebt. Ja, ja, hier herrschen wahrlich Kraut und Rüben. Ja, wenn's bloß dies war. Aber der Riesenphilodendron hat ja schon das halbe die Zimmer zugewachsen. Da, an der kaputten Standuhr lehnt das Skelett. Ja, bei dem sogar noch die Hälfte fehlt. Ja. Und am Kronleuchter hängt der Spider-Man-Kostüm. Ja, und da auf der Couch steht ein Farbeimer. Ja, was ist denn das für ein nasser Batzen in dem Goldfischglas? Ja, es geht heute, Teddybär. Ja, Gratulation, Herr Zauberer. Da drin steht wirklich jedes Eck voller Klump. Nicht nur das, auch die Mitte kann sich durchaus sehen lassen. Der Platz ist wirklich optimal genutzt. Blöderweise passen keine Gäste mehr rein. Ja, die taten auch nicht lang da bleiben. Richtig, das habe ich auch schon bemerkt. Deswegen befinde ich mich meist drüben in der Wohnküche und spare diesen Raum für festliche Gelegenheiten auf. Ach so. Zum Beispiel, wenn eine echte Oma zu mir kommt, um mein Zauberbuch zu suchen, gell? Damit die endlich zu meinen Weggummis kommt. Genau, und was für ein praktischer Zufall, sowohl Gummis als auch das Zauberbuch müssen sich irgendwo hier drin befinden. Da zähle ich ganz auf Sie und Ihre magischen Räumungskräfte. Tschüss, ich gehe auf die Toilette. Pümpeln. Na gut, dann packen wir's halt. Fangen wir einmal gleich mit dem Haufen in der Mitte an, im Zentrum von dem Saustall. Erst einmal weg mit der Plastikplane. Jeskos, jeskos, ist das staubig. Oh, aha, da steht ein Couchtisch. Und obendrauf eine Zümbechersammlung. Ja, sowas Greisliches. Das gefällt ja nicht einmal mehr mir. Ja, der Tisch steht da mit einem Fuß auf einer alten Schwarten drauf. Ach, wahrscheinlich, weil er sonst kippelt. Das wird doch nicht schon. Ich zieh es halt einmal raus. Hoppala. Ja, fall grad. Das Zauberbuch. Na, das ist aber schnell gegangen. Großmutter, was machen Sie denn für einen Krach? Ich bin gerade so schön am Pümpeln und stand schon kurz vor dem Durchbruch. Na, das können Sie ja noch sparen. Ich hab nämlich gerade das Zauberbuch gefunden. Oh. Bitte sehr. Da suchen sie einer ein magisches Klosprichel aus und ruckzuck ist der Abfluss frei. Unglaublich. Gell? Da hat man mal für 5 Minuten eine Oma im Haus und schon sind die dringlichsten Sorgen aus dem Weg geräumt. Mei, für mich ist das Routine. Wie würde mein Leben erst aussehen, wenn sie einen ganzen Tag bei mir blieben? Ja, auf jeden Fall ordentlicher. Mit dem Salon da war ich in einer halben Stunde fertig. Ja? Dann war der Picobello und man kann sich daherin wieder pelzen. Pelzen? Oh, wie kuschelig. Ja. Ach, Fräulein Großmutter. Bleiben Sie doch einfach bei mir. Für immer. Hä? Hier respektiert man Ihre Arbeit. Sie könnten Ihr Talent entfalten, Ihre Kümmerkünste pflegen und mich gleich mit. Puh. Sehen Sie mich an. Ich sinke vor Ihnen auf die Knie. Schaue hoffnungsfroh und bittend zu Ihnen auf und stelle Ihnen die alles entscheidende Frage. Hä? Wollen Sie meine Oma werden? Bei Rotzlöffeln und Fliegen merkt sich selten einer Regeln. Beim Lauspub ist es anders. Der kann das. Der kann das. Drum schau dir lieber vorher, welcher Depp und Nasenbohrer es verdient hat, ihn zu ärgern. Und da macht's der Lauspub sehr gern. Doch gibt's Opfer, die's nicht wert sind, weil sie nicht besonders geschert sind. Die gehören zu den Braven. Und dann muss man's nicht bestrafen. Nein. So ein Lausbub schießt sein Hackerl nie auf Babys oder Fackeln. Denn die Grundregel versteht er. Gute Opfer sind die Täter. Leute, die hetzen. Leute, die petzen. Die vom freien Handel schwätzen. Leute, die gängeln. Leute, die drängeln. Leute, die's schön am Untern quengeln. Missionare, Foren, Trolle. Die verdienen's wirklich alle. Dass man's hoppt oder veräppelt, sie verkaschbart und verseppelt. Tanzeppel. Pogo der Ringereier. Muss das Schlechte schnell besiegt werden, wird ein Lausbub fast zum Kriegsherrn und dann stürzt er mit Getöse auf das Böse. Auf das Böse. Aber schon beim Mittelschlimmen nimmt er Abstand vom Vertrimmen, Bruch und Grobian und Arsch. Bläst ein Lausbub nur den Marsch. Ja, okay. Gabalier und Klum und Bohlen muss man nicht sofort versohlen. Aber Tratzen bis begreifen, dass sie sich lieber verpfeifen. So ein Lausbub findet leider fürs Geschoss mit seiner Schleuder auf der Welt genügend Ziele. Echte Feinde gibt's ja viele. Leute, die nie ein Trinkgeld geben und dabei nach Weltmacht streben. Autofahrer, die nie blinken. Leute, die noch Patchouli stinken. Auch die Immobilienhaie tritt's ein Lausbub ohne Reue, weil die ganze Atmosphäre ohne sie viel schöner wäre. Weil die ganze Atmosphäre ohne sie viel schöner wäre. Weil die ganze Atmosphäre ohne sie viel schöner wäre. Weil die ganze Atmosphäre ohne sie viel schöner wäre. Ja, schon. Viel schöner. Nein. Viel, viel schöner. Gute Opfer sind die Täter. Leute, die hetzen, Leute, die petzen, Leute, die vom freien Handel schwätzen. Ja, so lob ich mir das Kasperltheater. Das war natürlich Kaffee unter Zucker als Musiker vom Kasperltheater Dr. Döblinger. Nächsten Monat mehr aus dem wunderbaren Stück Kasperl und die Taste des Bösen. Wie wird es wohl weitergehen? Nur noch ein Stück von Kaffee unter Zucker von der genialen aktuellen CD Bitte Mami, hol mich ab. Und auch da geht's wieder zur Sache. Also meine Empfehlung für die Kleinen an diesem Weihnachten, Kaffee unter Zucker und Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater. Bitteschön. Wenn ich mal ein Liedchen treller, sei es langsam oder schneller, weil ich mich grad selber leiden kann, tanz ich dazu auf der Straße, dreh dem Alltag eine Nase, geht das wirklich niemand etwas an. Juhai, sag Juhai, unser Handeln ist frei, was immer es auch sei, kein Mensch darf es vereiten, von den Zehen zu den Scheitern sind wir frei, frei, frei, frei, frei. So, na, und jetzt Sie, Herr Atze, vielleicht? Wenn ich ich mal zum Sonderpreise Cola saufe literweise, weil ich's mir ja schließlich leisten kann. Rülps ich danach was von Goethe oder auch die Zauberflöte, geht das wirklich niemand etwas an? Na ja, schön, aber jemand heißer Jochei, unser Handeln ist frei, was immer es auch sei. Kein Mensch darf es vereiteln, von den Zehen zu den Scheitern sind wir frei, frei, frei, frei, frei. Na gut, also, das war jetzt doch ein bisschen stark. Aber vielleicht du, na, der Kleine. Wenn ich manchmal freundlich winke, ja, joggen gehe, nackt und stinke, im Fahrsaal, wo mich keiner riechen kann. Also, wenn ich dann aus voller Seele wie ein Hooligan krakele, geht das wirklich niemandem etwas an? Also, entschuldigen Sie bitte, so habe ich das nicht gemeint. Vielleicht, Harry, wenn Sie vielleicht... Ja, gerne. Wenn ich etwas Popelcreme morgens aus der Nase nehme, damit ich eine Kugel drehen kann, schnallt sich die dann mit Effee rüber in den Bambustee, da geht das wirklich niemand etwas an. Also bitte. Juchai, sei Juchai, unser Handeln ist frei, was immer es auch sei, kein Mensch darf es vereiteln, von den Zehen zu den Scheiteln sind wir frei. Jetzt hier mal. Und da haben wir uns mit dem Begriff von Freiheit. Ja, weil Freiheit, das kann immer nur bedeuten, dass der... Wenn ich mal zum Säbel greife und auch noch zur Trillerpfeife, weil ich damit Eindruck schicken kann. Wenn ich dann mit Mörderfresse von Passanten Geld erpresse, nein, geht das wirklich niemand etwas an. Juchai, sei Juchai, unser ist frei. Das hat doch mit Freiheit nichts zu tun. Kein Mensch darf es vereiteln, von den Zehen zu den Scheiteln sind wir frei, frei, frei, frei, frei. Freiheit des Einzelnen. Frei, frei, frei, frei. Das ist scheinbar doch nicht immer so einfach mit der Freiheit. Hört sich so weit für heiter Land, für heiter 3 zu. Der Tocht der Wahrheit eh für Katz, jetzt lass mir bloß mal Ruhe. Bin Ober und der Haupt und da dagegen muss mir was tun. Also schnurstracks ab zur Wirtin auf eine halbe oder zwei. Schlag krieg ich mein Mangel. Da hilft mir Ducker, hilft mir Drucker. Er hat mich längst gesehen und er schleicht sich her und grinst mich an. Sitzt wieder, es ist geschehen. Er ist so wichtig wie die Dullacken im neuen Auto. Wie der Picke an meinem Marsch. Was meinst, was will die dumme Sau? Da geh ich flirren in meinem Salat. Und das geht den ganzen Abend so. Und das Schlimmste ist sein Lachen. Und jetzt fangt er an, das Lallen. Oh, er ist so wichtig wie die. voll die dumme Sau da. Hör die Fliegen in meinem Salat, jeder Wurm in meinem PC. Und ohne Herrn, da war die Welt erst so richtig schön, hab ich schön nicht. Unter Garantie auch nur aus Bayern eine ganze CD zu 500 Jahren bayerisches Reinheitsgebot. Eine ganze CD rund ums Bier von der letzten Bestellung, heißt natürlich dann auch Prost Reinheitsgebot, macht irren Spaß, geht gut ab und wir haben gehört, bitteschön nett. Letzte Bestellung. Lord Litter's Magic Music Box, produziert für radiomarabu.de. RadioMarabu.de for all the English-speaking listeners. Da wir dieses Jahr auf Radio Marabu ja nun fast ein Bayern-Jahr hatten und nicht nur ein Bayern-Sommer, weiter mit bayerischen Bands. Zweckinger haben gerade eine CD und DVD rausgebracht. Live heißt Agurda Dog. Von treuen Fans empfohlen. Und da hören wir mal etwas mit dem Wurm. Na klar, Zweckinger. Ich freu mich schon auf den Kaffee von der neuen Maschine. Sogar der Latte kann ich rühren, steht in Anleitung geschrieben. Ich drück auf den Knopf, es wird laut und Funken sprühen. Auf einmal stinkt's, als hätte einer im Wasserfilter gespielt. Soll ich euch sagen, was ich glaub? Soll ich euch sagen, was ich glaub? Wo ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin? Ja, wie gibt es dir oder nein? Wo ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin? Über den ich mir jetzt gar nicht frei. Ich möchte nicht sehen, wie die Funken fliegen. Drum lieber Wurm, da die verzieren. Weil die haben geschrien, mit dem Gerät kannst machen, dass die Latten stehen. Sie sind heute so flach, das Nachmittagsprogramm. Und trotzdem muss ich unbedingt so eine Gerätschaft haben. Auspackt, aufgestellt, angeschlossen, das ist an sich nicht schwer. Ursprecherkanal geht eh bloß so über Eisen her. Soll ich euch sagen, wo sie glaub? Soll ich euch sagen, wo sie glaub? Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Ja, wie kommt die Tür rein? Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Über den ich mir jetzt gar nicht frei. Hey Wurm, du bist schon ganz schön mies. so über Eisen ist so richtig fies. Hey Wurm, jetzt mach halt bloß kein Fritt, der letzte Bini muss da weh. Unauffällig um. Und immer wenn's das gar nicht glaubst, dann grinst du die schon. Kein Schloss hilft da, kein Zauberspruch, er kommt überall rein. Die rechte Zeit, da trifft er mich, bis ich wieder schrei. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin, ja, wie kommt die der rein? Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin, über den ich mich jetzt gar nicht frei. Vom gleichen Ort, wir mingen uns einfach nicht. Drei, vier Mass am Start, wir fest die wach auf in ihrem Bett. Die schaut jetzt irgendwie so aus, als hätten wir uns grad gesehen. Doch nüchtern haut's nicht hier, stark wir hat der Teufel gesehen. Soll die euch so, wo sie glaubt? Soll die euch so, wo sie glaubt? Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Ein Bier lang ich nie wieder an. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin. Den hab ich selber auch noch eine da. Der Wurm, der bleibt einen Monat drin. Der Wurm heißt später mal Jacqueline. Wie kriegst du so einen Wurm da raus? Hilft nix, den brüht man aus. Melodie und Harmonie bis zum absoluten Abwinken. Die neue Wilson aus England, Old School New Rules, mit dabei Robbie McIntosh, der ganz früh mal angefangen hat als Gitarrist bei den Pretenders. Das ist rausgekommen auf Pink Hedgehog Records, einem der ganz kleinen Label, die ich hier vorstelle, weil hier gibt's keine Musikindustrie, hier gibt's nur echte handgemachte Musik. Lordlitter.de, Lordlitter.de. Die Playlists bringen euch, wohin auch immer ihr wollt. Noch so eine ganz kleine handgemachte Sache aus England, Spectacles, die erste CD, Ray Town. Sleepy, still it didn't seem right. The city had extended itself during the night, so we all drove down to Raytown. Outside the city law, Raytown, Raytown. What a pity that the city wanted just a bit more, Raytown. So we wouldn't get some, packing up the cars with garden and stuff, acting like the SAS on some kind of rush. We all drove down to Raytown, Raytown, Raytown. Outside the city law, Raytown, Raytown. What a pity that the city wanted just a bit more. Outside and beyond guard, nobody was shook and we all working hard, trying to keep that stuff falling by the Spectacles aus England, die erste CD, Report from the Border. Das passt ja wieder ganz gut, denn die Grenzen sind ja nun inzwischen zugemacht worden mit NATO-Draht. Wie wird es weitergehen? Ich habe absolut keine Ahnung. Zum Schluss aber noch eine sehr versöhnliche Headline, das muss sein. Terror. Wir haben keine Angst. Unsere Freunde sind aus Afghanistan, Russland oder Vietnam. Für die Generation Y ist das Fremde keine Bedrohung, sondern ein Versprechen und Terror ein Teil des Lebens. Und zum Schluss, man glaubt es nicht, ein mehr oder weniger politischer Singer-Songwriter aus den USA, Bucky Hawker. Der hat mit Anywhere But Utah, Songs of Joe Hill, eben diesem Joe Hill, eine ganze CD gewidmet. Joe Hill, der Anfang des letzten Jahrhunderts mit sozialistischen Ideen durch die USA zog, singender und sprechender Weise und von daher dort, na klar, erschossen wurde. Bucky Hawker, goodbye. Magic music.